vom Blatt der Chronographen. Zwischen Drogen, Hochhäusern und Modemarken. Verbrenn mein Gehwaggon, es war kein Motorschaden. Deine Augenfarbe grün, meine braun. Ja, du weißt, dass ich lüg, doch du musst mir vertrauen. Ich bin sehr verletzlich, dein Herz zerbrechlich. Unser Blut auf dem Perserteppich. Gib ihn Kickdown, ich halt an der Shell. Baby, baby. Sie sagt, Habibi, du fährst zu schnell. Baby, baby. Ich würd dich nie verlassen, nicht für 10 Mio. Die Augen lügen nie, Chico. Da liegt Weiß schon wieder. Ich zieh Lines schon wieder. Und du weinst schon wieder. Ra. Ich hab dir versprochen, dass ich nie mehr zieh. Baby, baby. Doch du siehst, ich bin wieder nicht clean. Baby, baby, du hast es nicht verdient. Du sagst, dass du mich hast, doch ich weiß, dass du mich liebst. Baby, du hast es nicht verdient, doch ich weiß, dass du mich liebst. Baby, es ist kalt draußen, jeden Tag verbrenne ich 2000. Doch ich kann uns keine Zeit kaufen. Ich wusste immer schon, dass ich dich wieder treffe. Deine erste Frage, Baby, hast du eine Zigarette? Wir sind Lil Kim und B.I.G. Hören 95 BPM im SUV, ich war nicht immer treu, hab dich oft verletzt, doch dein ganzer Körper voll Diamanten besetzt. Baby, komm, wir fliegen nach Kolumbien und wir ziehen Kokain ab. Und wenn ich wieder unten bin, Baby, ja, dann werd ich wieder Dealer. Ich hab alles nicht zu verlieren, Bitches, die mich markieren, komm besoffen aus der Bar, stink nach Wein, Rauch und Bier. Und immer wenn ich auf Tasch war, hab ich dir gesagt, Mann, dein Ex ist der allergrößte Bastard. Ich hab dir versprochen, dass ich nie mehr zieh. Baby, baby. Doch du siehst, ich bin wieder nicht clean. Baby, baby. Du hast es nicht verdient. Du sagst, dass du mich hast, doch ich weiß, dass du mich liebst. Baby, du hast es nicht verdient. Doch ich weiß, dass du mich liebst. Baby.